Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute, das Jubiläum. Erster Teil. In meinem Büro stapelten sich alte Schuhe, die mir ein ehemaliger Klient vermacht hatte, ehe er in die Südsee abreiste, wo man bekanntlich auch barfuß alt werden kann. Da er zwei Köpfe kleiner war als ich und sich seine Füße diesen Proportionen anpassten, konnte ich mit den Dingern nichts anfangen. Ich bot sie deshalb Fridolin Wolf an, der an einem kühlen Februarmorgen mein Büro betrat. Danke, aber ich habe selber einen Schrank voll alter Schuhe. Je älter ich werde, umso weniger kann ich wegwerfen. Sie haben in der Zeitung sicher von dem Mord an Gottlieb Hupf gelesen. War das dieser Spinner, der unbedingt in die Politik wollte, aber nie gewählt wurde? 22 Mal hat er sich für ein Regierungsamt aufstellen lassen. 22 Mal ist er bei den Wahlen gescheitert. Gottlieb Hupf ist eine Legende. Keinem lag die Demokratie mehr am Herzen als ihm. Vielleicht hätte er mit einem Herzschrittmacher mehr Glück gehabt. Sein Herz war in Ordnung. Er wurde erschlagen. Äußerst brutal. Das kann nur eine Frau gewesen sein. Ach. Und welche Frau verdächtigen Sie? Eine dieser Feministinnen. Gottlieb Hupf und ich, wir waren die letzten aufrechten Männer der Schweiz. Ich bin es immer noch. Aber Gottlieb... Ja, der gute Gottlieb ist ins Jenseits gehupft. Wir waren drauf und dran, den endgültigen Beweis zu liefern. Aha. Und wofür? Die Abstimmung vor 25 Jahren war manipuliert. Die Schweizer Männer haben das Frauenstimmrecht nie und nimmer begrüßt. Ganz im Gegenteil. Das ist der größte Skandal in der Geschichte dieses Landes. Aber niemand hat das interessiert. Diese Journalisten sind doch alles Schlappschwänze, Hausmänner, Waschlappen. Gottlieb und ich waren nahe dran. Deshalb musste Gottlieb sterben. Aha. Und jetzt haben Sie Angst, dass Sie eines Tages ebenfalls von einer alleinerziehenden Mutter erschlagen werden. Ich möchte, dass man Gottliebs Mörderin fasst. Und ich möchte, dass endlich die Wahrheit ans Tageslicht kommt. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern meine Wahrheit. Die endgültige. Sie verstehen? Der Mann hatte mehr als nur eine Schraube locker. Da ich es mir aber nicht leisten konnte, meine Klientel auszusuchen, beschloss ich, dem Mann zu helfen oder ihn zumindest um eine nette Summe zu erleichtern. Ich besuchte als erstes eine bekannte Politologin, die fröhlich lächelte, als ich ihr den Namen meines Klienten nannte. Ach ja, Fridolin Wolf. Wenn er nicht so eine Nervensäge wäre, könnte man ihn richtig lieb haben. Er hat nicht nur keine Ahnung, er muss dies auch noch jedem kundtun. Und was ist mit Gottlieb Hupf? Gottlieb war anders. Es gab das Gerücht, dass er im zarten Alter von 17 Jahren von einer Angebeteten so heftig geküsst wurde, dass er das Bewusstsein verlor und während Stunden klinisch tot war. Und seither mied er nicht nur alle Frauen, er glaubte, in ihnen die Wurzel allen Übels zu sehen. Hupf war ein alter Mann. Weshalb sollte ihn jemand umbringen? Wer ihn hasste, hatte die Zeit als seinen Verbündeten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er wegen seiner politischen Aktivitäten getötet wurde. Im Übrigen habe ich sämtliche Abstimmungsergebnisse der vergangenen 30 Jahre studiert. Und dabei bin ich zum Schluss gekommen, dass die Frauen genau die gleichen Idioten wählen wie die Männer und denselben Mist ankreuzen wie die Männer. Wissen Sie, in einer Demokratie sind nicht die Männer oder Frauen das Problem. Beide zusammen sind das Problem. Solange es keine strengen Prüfungen gibt, wer politiktauglich ist, wird sich auch nichts ändern. Ich bin schon lange dafür, dass man alle Idioten von den Abstimmungen ausschließt. Dann könnte ich endlich alleine entscheiden, was aus diesem Land werden soll. Ich bedankte mich bei ihr und machte mich schleunigst aus dem Staub. Offenbar war ich wieder einmal mittendrin im Irrenhaus des Lebens gelandet. Fehlte bloß noch ein stadtbekannter Polizist. Doch als ich in mein Büro zurückfuhr, traf ich nicht auf das wandelnde Kreuzworträtsel, sondern auf eine Frau, die mir nervös den Rauch einer Zigarette über den Schreibtisch pustete. Ich habe von Herrn Wolf erfahren, dass Sie den Mord an Gottlieb Hupf aufklären möchten. Sehr gut. Möchten Sie zuerst duschen oder gleich ein Geständnis ablegen? Ich habe heute schon geduscht. Sehr gut. Aber ein Geständnis haben Sie heute noch nicht abgelegt, oder? Ist Ihnen nicht gut? Mir geht es prächtig. Die Sonne scheint. Mein Bankkonto errötet vor Scham. Und ich sitze da und höre mir nette Geschichten von netten Frauen an. Gottlieb Hupf ist bei mir eingebrochen. Unberechenbar, dieser Kerl. Gestern noch im Jenseits und heute wühlt er wieder in fremden Schränken. Er brach vor seinem Tod bei mir ein. Er hat Unterlagen gestohlen, die ich zurückhaben will. Und weshalb erst jetzt? Naja, ich habe den Einbruch erst vor 2 Tagen bemerkt. Ich war weg, lange weg. In einem Zimmer bewahre ich die Hinterlassenschaft meines Vaters auf. Mein Vater war vor 25 Jahren unter anderem für eidgenössische Abstimmungen zuständig. Naja, all seine Notizen und Akten sind verschwunden. Und das muss Hupf gewesen sein. Und was ist mit Wolf? Wolf? Wolf ist ein Idiot. Hat immer nur nachgeplappert, was ihm Hupf vorgekaut hat. Nein, nein, es muss Hupf gewesen sein. Verdammt nochmal, ich brauche das Material. Ich möchte eine Arbeit über meinen Vater schreiben. Und was soll ich für Sie tun? Im Jenseits anklopfen und Gottlieb Hupf vom Männerstammtisch wegrufen. Das Material muss heute bei Wolf zu finden sein. Er verwaltet Hupfs Nachlass. Und Wolf ist Ihr Klient. Naja, sprechen Sie doch mit dem Mann. Mir wird übel, wenn ich ihn sehe. Wieso? So schlimm sind seine schiefen Zähne doch gar nicht. Wolf erinnert mich an meinen Ex-Mann. Na, schauen Sie nicht so, Maloney. Genau so hat mein Ex-Mann immer dran geschaut. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Nur das nicht. Kaffeemaschinen erinnern mich auch an meinen Ex-Mann. Gibt es etwas, was Sie nicht an Ihren Ex-Mann erinnert? Ja. Flussnilpferde. Leider gibt es davon nur wenige in der Stadt. Ich nickte verständnisvoll und kniff mich in den Arm. Als ich aus dem Traum aufwachte, saß Frau Gerlach noch immer vor mir. Mir blieb wieder einmal nichts erspart. Ich versprach ihr, mich um die Hinterlassenschaft ihres Vaters zu kümmern. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Jubiläum, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Jubiläum, zweiter Teil. Was bisher geschah? Fridolin Wolf vermutet, dass sein Freund und politischer Weggefährte Gottlieb Hupf von einer fanatischen Frau erschlagen worden ist. Wolf und Hupf bemühten sich 25 Jahre lang vergeblich darum nachzuweisen, dass die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen nur dank einer Manipulation zustande gekommen war. Maloney stößt bei seinen Ermittlungen auf eine reichlich seltsame Politologin und eine Frau, die behauptet, dass Hupf kurz vor seinem Ableben bei ihr eingebrochen ist und Akten ihres Vaters mitlaufen ließ. Fridolin Wolf empfing mich in einer muffigen Wohnung, in der neben alten elektronischen Geräten eine Menge Bücher und vergilbte Zeitungen herumlagen. Ja. Ja, diese Gerlach war bei mir, hat sich schamlos aufgeführt, wollte in meinen persönlichsten Dingen herumstöbern. Stimmt es, dass Gottlieb Hupfs Nachlass von Ihnen verwaltet wird? Ja. Schließlich waren wir Verbündete, Kämpfer bis zuletzt. Halten Sie es für möglich, dass Hupf tatsächlich bei dieser Gerlach eingebrochen hat? Gottlieb ging nie freiwillig in die Wohnung einer Frau. Nicht mal, wenn man ihn dafür bezahlt hätte. Er hasste alle Frauen. Ich dagegen konnte immer gut zwischen Politik und Bett unterscheiden. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam Gottlieb Hupfs Nachlass durchblättern und nach Anhaltspunkten suchen, ob er tatsächlich eingebrochen hat. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte Gottliebs Hinterlassenschaft vorerst nicht anrühren. Aus Pietät. Die Pietät können Sie sich sonst wohin stecken. Sie gaben mir den Auftrag, den oder die Mörder von Gottlieb Hupf zu finden. Es muss eine Frau gewesen sein, das sagte ich Ihnen schon. Vermutlich eine alleinerziehende lesbische Vegetarierin, die Mitglied einer postmarxistischen Partei ist. Solche Auswüchse gab es früher nicht. Da hatten wir Männer die Hosen an. Ich ließ ihn stehen und ging aufs Polizeipräsidium. Mein Lieblingspolizist war gerade dabei, die Packungsbeilage eines Medikamentes zu studieren. Üble Sache, Maloney. Eine Frau verätzte sich die Speiseröhre damit. Jemand erpresst eine Apotheke und fordert als Lösegeld, dass ab sofort keine Tennisspiele mehr im Fernsehen übertragen werden. Und was ist mit dem Mord an Gottlieb Krupp? Was soll schon mit ihm sein? Er wurde erschlagen. Von hinten. Vermutlich mit einem Hammer. Sollen wir deswegen alle Handwerker der Stadt vernehmen? Wie wäre es mit den Handwerkerinnen? Hupf soll bei gewissen Frauen nicht sehr beliebt gewesen sein. Ach, wissen Sie, Maloney, in der Politik gibt es auf allen Seiten Fanatiker. Es schaut aber so aus, als hätte der Mord keine politischen Motive. Wir wissen nämlich so gut wie sicher, wer Hupf umgebracht hat. Toll! Und weshalb verhaften Sie die Person nicht? Alles zu seiner Zeit. Sehen Sie das Faxgerät, Maloney. Ganz neu. Die Haftbefehle kommen direkt vom Staatsanwalt via Fax zu uns. Leider hat der Staatsanwalt Probleme mit seinem Faxgerät. Seit 3 Wochen empfangen wir nur leere Seiten. Das nenne ich Effizienz. Wie heißt der Mörder und wo wohnt er? Ein Zeuge hat gesehen, wie eine junge Frau aus Hupfs Wohnung rannte und in einem PKW wegfuhr. Der Zeuge hat sich die Autonummer aufgeschrieben. Nach einigem guten Zureden erhielt ich die Adresse der jungen Dame. Sie lebte zusammen mit einem Mann in einer billigen Altbauwohnung, in der es nach Fischabfällen stank. Eine Katze strich klagend durch die Wohnung, während mir die junge Frau aus ihrem interessanten Leben erzählte. Morgens zwischen 10 und 12 bin ich im Fitnessstudio. Mittagessen mag ich nicht. Ich schlafe lieber eine Stunde. Am Nachmittag bin ich dann wieder im Fitnessstudio und abends gönne ich mir eine professionelle Massage. Trainieren Sie für die Olympischen Spiele in Atlanta? Nein. Arbeit und Fernsehen schadet unserer Gesundheit. Ab und zu ein Buch lesen liegt noch drin. Aber sonst sollte man einfach fit bleiben. Ein bisschen eintönig, finden Sie nicht? Wie steht es mit Männern? Meinen Sie Sex? Zum Beispiel. Darüber rede ich nicht. Ich dachte, Sie machen eine seriöse Reportage über junge Menschen. Arbeiten Sie für das Seniorenmagazin? Sehe ich etwa so aus? Nur etwas mehr Fitness hätte Ihnen sicher nicht geschadet. Ich stemme täglich mehrere Gläser. Einhändig. Sie trinken Alkohol? Ja, und ich esse Tiere. Und Sie werden es nicht glauben, ich habe sogar geraucht. Und in meiner Jugend Frauen wie Sie betört. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Mann, der nach Alkohol riecht, ist schlimmer als eine kalte Bettflasche. Tut mir leid, ich muss jetzt weg. Sie ging und ich wartete im Treppenhaus. Eine gute Stunde verstrich, in der ich mir überlegte, ob ich nicht doch eine Jahreskarte für einen Fitnesssalon kaufen sollte. Schließlich möchte unser Eins nicht leer ausgehen, wenn dereinst alle Frauen nur noch in modernen Folterkammern anzutreffen sind. Wenig später erlöste mich ein junger Mann aus meinen trübseligen Gedanken. Es war der Mann, der mit der gesunden Frau zusammenwohnte. Was ist los? Möchten Sie zu Sarah? Sie ist im Training. Ganz langsam. Haben Sie von dem Mord an Gottlieb Hupf gehört? Hupf? Nein, ich lese keine Zeitungen, ich lese nur Bücher, Literatur. Fragen Sie mich nach Thomas Mann und ich sage Ihnen, was ich über ihn weiß. Mich würde mehr interessieren, was Sie über Ihre Wohnpartnerin wissen. Ach, die ist die langweiligste Person, die ich kenne. Fitness und sonst nichts. Und wie finanziert sie die Miete? Das ist eines der Rätsel, das die Menschheit irgendwann einmal lösen wird. Allerdings ohne meine Mithilfe. Er verschwand in der Wohnung und ich stand ratlos im Treppenhaus herum. Als ich wenig später meinen Klienten besuchte, staunte ich nicht schlecht. Fridolin Wolf hatte eine Knarre in der Hand, die er auf Frau Gerlach richtete. Sie! Sie hat ihn umgebracht. Sie ist eine Radikale. Sieht sie nicht aus wie eine Quotenregelung? Blödsinn! Ich bin gegen Quoten! Quoten fördern das Mittelmaß. Wir Frauen sind die Mehrheit. Wir bestimmen, wo es lang geht. Wir wählen die Politiker und Politikerinnen. Ja, wir sind selber schuld, wenn sich nichts ändert. Das ist alles gelogen. Sie tut nur so, als sei sie politisch unkorrekt. In Tat und Wahrheit ist sie wie all die jämmerlichen Journalisten, die sich bei jedem Satz, den sie schreiben, überlegen, ob die Gewerkschaft, die grüne Gemeinderätin und die angebetete Feministin etwas dagegen einzuwenden hätten. Sie wollte bei mir einbrechen und Gottliebs Andenken schänden. Sie hat mir gesagt, dass sie Gottlieb erschlagen hat. Das habe ich nicht. Oh, dieses Land braucht solche Idioten wie Sie, die ständig von den wahren Problemen ablenken. Sie marschierte auf Wolf zu. Dieser begann zu zittern und ließ seine Waffe fallen. Ehe ihn Frau Gerlach erwürgen konnte, ging ich dazwischen und trennte die beiden, was mir einige blaue Flecken bescherte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das Jubiläum, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Jubiläum, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Gottlieb Hupf, ein erfolgloser Politiker, der vom Gedanken besessen war, dass vor 25 Jahren die Abstimmung über das Frauenstimmrecht in der Schweiz manipuliert worden sei, wird erschlagen aufgefunden. Sein Freund und politischer Weggefährte beauftragt Maloney, den Mord aufzuklären. Die Polizei hat zwar eine Tatverdächtige, wegen einer technischen Panne aber keinen Haftbefehl. Melonys Klient hat derweil andere Sorgen. Frau Gerlach, die glaubt, dass Gottlieb Hupf vor seinem Tod Akten ihres Vaters gestohlen hatte, bricht bei Wolf ein und attackiert ihn. Mein Klient saß geknickt auf einem Sofa, während Frau Gerlach in den Papieren des verstorbenen Gottlieb Hupf blätterte. Mit jedem Blättern und mit jeder Zeile, die sie las, schüttelte sie ungläubiger den Kopf. Unglaublich. Das darf einfach nicht wahr sein. Es ist traurig. So traurig. Mir kommen gleich die Tränen. Soll ich eine Familienpackung Taschentücher einkaufen? Unfassbar. Der Mann war verrückt, total verrückt. Er war nicht verrückt. Das Leben hat ihm übel mitgespielt. Das Leben und die Frauen. Ist das ein Grund, Tausende von Wetterberichten zu sammeln? Wie bitte? Es ist traurig. Ich konnte es zuerst auch nicht fassen. Gottlieb hat mir immer gesagt, dass er in seinem Aktenschrank all die Beweise gesammelt hat, mit der wir gemeinsam eines Tages an die Öffentlichkeit gehen wollten. Der größte politische Skandal, der die Schweiz je erschüttert hat. Und dann das. Wetterberichte. Der Mann muss total übergeschnappt gewesen sein. Alles schön ausgeschnitten. Er hat die Wetterseiten von mindestens 10 Zeitungen gesammelt. Er suchte nach einem Zusammenhang zwischen der Klimaverschiebung und dem Frauenstimmrecht. Und was ist mit den Unterlagen, die er angeblich bei Ihnen gestohlen hat? Ich weiß es nicht. Bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Jetzt, wo Sie wissen, wie es um Gottlieb bestellt war, spielt es keine Rolle mehr. Ja, er hat bei Frau Gerlach eingebrochen. Er dachte tatsächlich, er würde Material bei ihr finden. Und hat er? Allerdings Tausende von Seiten über Schäfchen, Wolken und Sommergewitter. Ja, aber natürlich. Mein Vater war Hobby-Meteorologe. Er ist bei Ihnen eingebrochen, um an die Wetterprognosen zu kommen. Er ist verrückt geworden. Und ich... Ich habe es nicht bemerkt. Und ich... Halt. Halt. Da ist noch etwas. Ja. Ein paar private Aufzeichnungen Ihres Vaters. Wenige nur. Ich habe sie gelesen. Aber hey, das ist doch ein Motiv. Hupf hat jemanden erpresst, aber natürlich. Na, sehen Sie sich das doch mal an. Ich las die Unterlagen und staunte. Frau Gerlachs Vater wusste etwas über einen einflussreichen Politiker, das diesen vor 20 Jahren ganz schön in Bedrängnis gebracht hätte. Offenbar hatte Gottlieb Hupf sofort gewusst, was diese Unterlagen wert waren. Ich benachrichtigte den Polizisten und ging mit ihm zusammen in ein Fitnessstudio. Muss das denn sein, Maloney? Ich habe nicht einmal die richtige Kleidung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich ein Loch in der linken Socke habe. Das macht nichts. Haben Sie wenigstens den Haftbefehl dabei? Ja. Er kam heute Morgen, ein Fahrradkurierdienst. Brauchte nur 3 Tage, um sich durch den Verkehr zu schlängeln. Toll, dieser Radfahrer. Da vorne ist sie. Und wer ist der Mann bei ihr? Ein Intellektueller, weiß alles über Thomas Mann. Tatsächlich liegt gegen diesen Mann auch ein Haftbefehl vor. Ich schwieg und gemeinsam näherten wir uns den schwitzenden Gestalten. Eine nette Frau in buntem Trikot warf uns vorübergehend aus dem Studio, was ihr nicht leicht fiel, weil sich der Polizist mit seiner Dienstmarke wehrte. Ich ließ mir einiges gefallen und wartete vor dem Studio, bis sich alles beruhigt hatte. Schließlich erschien das schöne Paar. Sie schon wieder? Haben Sie noch mehr Fragen oder möchten Sie ein Foto machen für Ihre Reportage? Weder noch. Das heißt, eine Frage hätte ich schon. Gibt es ein paar hübsche Übungen, die sich auch in einer feuchten Zelle turnen lassen? Unsere Zellen sind nicht feucht, Maloney. Wir bieten einen absolut gesunden Aufenthalt bei Vaterstaat. Müsste das politisch korrekt nicht Familiestaat heißen? Vater, Mutter, Familie, was soll der Scheiß? Ich bitte Sie, drücken Sie sich etwas gewählter aus. Sie sind verhaftet, wegen Mordes. Ich? Das ist eine Unverschämtheit. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Ich habe Gottlieb Hupf umgebracht. Du warst es? Das ist unglaublich. Dabei hätte ich für dich das Rauchen aufgegeben. Rauchen Sie ruhig weiter, junger Mann. Schließlich gehe ich bald in Rente. Da brauche ich junge Leute, die sich für meine Rentenbeiträge die Lunge verpesten. Es wäre alles herausgekommen, alles. Und ich hätte arbeiten müssen. Du hast einen Menschen umgebracht, nur weil du nicht arbeiten möchtest? Sie ist die Tochter eines berühmten Mannes. Ja, ich bin die uneheliche Tochter eines bekannten Politikers. Er hat mit meiner Mutter und später auch mit mir einen Deal gemacht. Eine Rente auf Lebenszeit, wenn wir schweigen. Und weshalb musste dieser arme Mensch sterben? Gottlieb Hupf wurde ermordet. Ob er ein armer Mensch war, lassen wir einmal dahingestellt. Er ist durch einen Einbruch an die Aufzeichnungen eines ehemaligen Bundesweibes gekommen. Er wollte mich und meinen Vater erpressen. Ich musste etwas tun. Es ging nicht anders. Es gibt immer eine Alternative. Das habe ich an der Uni gelernt. Dann sind Sie ja hervorragend für das Leben gerüstet. So, Sie kommen mit und danach verhaften wir auch noch diesen Thomas Mann. Sind Sie verrückt? Thomas Mann ist eine Legende. Na und? Das war Jesse James auch. Es bedurfte langwieriger Überzeugungsarbeit, bis er einsah, dass es einfacher ist, ein Kreuzworträtsel zu lösen, als sich Bildung anzueignen. Später traf ich ihn einmal mit dem Zauberberg unterm Arm. Ob er das Buch je gelesen hat, weiß ich nicht. Ich vergnügte mich eine Weile mit Frau Gerlach, die ich erfolgreich daran hinderte, die Biografie über ihren Vater zu schreiben. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Jubiläum, dritter und letzter Teil. Wenn am Sonntag laut die Glocken schlagen, liegt die Leiche auch schon im Straßengraben. Übel, Maloney, übel!